Hallo, hier sind wir wieder von der Sendung 104,2 Megahertz. Wir sind die Sendung vom Mittwochsfrühstück. Das Mittwochsfrühstück ist eine Gruppe von Erwerbslosen und prekär Beschäftigten, die sich jeden Mittwoch im Zack treffen. Wir senden für jeden, der sich für soziale und gesellschaftspolitische Themen interessiert. Und denkt daran, jeden Mittwoch um 9.30 Uhr auf der Fichtenstraße 40. Was haben wir heute in der Sendung? Also wir haben den Schwerpunkt ja auf Kinderarmut diesmal. Da gibt es ein Interview mit der Einrichtungsleiterin. Und zwar geht es da um die Arche. Das ist eine ganz besondere Einrichtung, die wurde in Berlin 1995 von Bernd Siegelhoff gegründet und hatte zum Ziel, arme Kinder aufzufangen und denen zu helfen. Und nach seinem Vorbild haben sich überall in Deutschland Archen gegründet. Sonst haben wir aber auch alle möglichen anderen Themen. Nach der nächsten Musik ist Hilke dran. Sie macht einen Beitrag zur Kulturliste in Düsseldorf. Das wird sehr interessant werden. Hallo, heute möchte ich über die Kulturliste Düsseldorf berichten und meine persönlichen Erfahrungen mitteilen. Dort bin ich als Gast eingeschrieben und erhalte so mal mehr, mal weniger Angebote zu kulturellen Veranstaltungen in Düsseldorf, die ansonsten Eintritt kosten. Über Mail werde ich benachrichtigt, zu welchen Veranstaltungen Karten erhältlich sind. Dabei kann ich wählen, welche Veranstaltungen oder ob ich eine oder zwei Eintrittskarten möchte. Wer keine Mailadresse hat, kann sich auch telefonisch informieren lassen. Dann werdet ihr freundlich angerufen und euch werden eine oder mehrere Veranstaltungen zur Auswahl angeboten. Ich persönlich mag lieber über eine Mail benachrichtigt werden, weil ich dann in Ruhe auswählen kann. Die Kulturliste fungiert sozusagen als Vermittler von diversen Kulturpartnern. Einige der Kulturpartner, die Karten zur Verfügung stellen, zähle ich hier auf. Da ist das Düsseldorfer Schauspielhaus, Tanzhaus NRW, die Jazzschmiede, die Blackbox, Tonhalle Düsseldorf, die DEG, das ZAK und als neuer Kulturpartner auch die Buchhandlung Biber Butze mit interessanten Lesungen. Wie gesagt, das sind nur einige von den Kulturpartnern. Persönlich finde ich gut, dass ich an den Veranstaltungen teilnehmen kann, die ich mir ansonsten nicht leisten könnte und würde. Kulturelle Veranstaltungen bedeuten für mich auch Teilhabe am Leben in der Stadt, Kultur erleben, offen für Geist, Ohr, Auge. Zusätzlich habe ich Abwechslung und nehme Abstand von meinen Sorgen, wie zum Beispiel Ärger über das wenige Geld, das mir zur Verfügung steht. Ich denke, dass es euch auch teilweise so geht. Dadurch, dass ich 2 Karten erhalte, wenn ich möchte, kann ich Freunde, Bekannte oder auch meine erwachsenen Kinder einladen. Ganz so einfach wie die Teilnahme zu den Veranstaltungen ist die Registrierung bzw. Anmeldung nicht. Bürokratie. Halt. Dazu müsst ihr, wenn ihr wollt, bei der Kulturliste euch anmelden. Anmelden können sich Menschen, die weniger als 1.033 Euro netto zum Leben bzw. zum Überleben haben. Entweder geht ihr auf die Internetseite der Kulturliste Düsseldorf und ladet den Anmeldebogen als PDF runter. Dort könnt ihr dann auch schon mal schauen, was es für verschiedene Rubriken gibt. Oder ihr meldet euch über diverse Sozialeinrichtungen oder Kulturinstitutionen an. Hier nenne ich nur einige wieder. Zum Beispiel über SKM, Altstadt Armenküche, Caritasverband, Renatec, die Aidshilfe Düsseldorf oder über das ZAK. Als Einkommensnachweis braucht ihr beispielsweise den Düsselpass oder Bescheide zu ALG II oder Hartz IV oder sonstige Bescheide, aus denen hervorgehen, dass ihr Geringverdiener seid. Bürokratie halt. Vielleicht habt ihr durch meinen kleinen Beitrag auch Lust bekommen, als Gast in der Liste zu erscheinen. Ich persönlich freue mich auf das kulturelle Herbst- und Winterangebot der Kulturliste Düsseldorf. Tschö. Yeah. I love you more than my mouth can say. I'll take a flight to any state, any place, just to be in your face. Come on. From New York City to Japan, I'll be there, baby. Just call my phone and I'll come flying on the next plane to you. Never worry, 'cause I'm your woman. And I promise, baby, I promise you will be my man. 'Cause baby, it's real. If I had to, yeah. Just so we could be closest cousins. Pour my heart out to you. I love you more than words can offer. Pay attention, baby. Come on. I hope this never ends, my lover. 'Cause baby, it's real. It's real. So real. So real. Can't should tell by the look in my face. Oh, baby, it's real. It's real. So real. It's real. I hope you're feeling the same. Cause, baby, guten Tag, hallo. Frau Deckert. Sie sind ja jetzt Einrichtungsleiterin von der Arche. Die Arche ist eine Kinderfreizeitstätte, ne? Genau, wir sind eine Kinderfreizeiteinrichtung für Kinder von 6 bis 12 Jahren und auch für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren. Also grundsätzlich ist bei uns jeder willkommen. Also jedes Kind darf kommen, ohne einen Nachweis zu bringen, dass es von Hartz IV lebt oder irgendetwas anderes in irgendeiner anderen Weise bedürftig ist. Und die meisten Kinder, die zu uns kommen, sind aber aus Familien, die sowohl in finanzieller Armut leben, als auch in ja, wir nennen das immer emotionale Armut. Also okay. Kinder, die zu Hause nicht das von ihren Eltern bekommen, was ein Kind braucht. Sei das Liebe, sei das Anerkennung, sei das Aufmerksamkeit. Das sind oft ganz wesentliche Dinge, die ein Kind braucht, um gut aufwachsen zu können, die Kinder oft nicht bekommen im Elternhaus. Und das versuchen wir hier in der Arche so ein bisschen aufzufangen und den Kindern das zu geben, was sie als Kinder brauchen. Genau, und dann geht das nicht nur darum, dass sie bei uns ein kostenloses Mittagessen bekommen oder ein kostenloses Freizeitangebot, kostenlose Hausaufgabenhilfe. Sondern auch Verbindung, ne? Genau, sondern auch viele Ansprechpartner, die verlässlich für sie hier sind und mit ihnen spielen, ihnen zuhören, offenes Ohr haben und ihnen einfach ganz viel Aufmerksamkeit schenken. Merken Sie, dass die Kinder unter der Armut leiden? Den Kindern merkt man es insofern an, dass sie zum Beispiel Aufmerksamkeit, die sie hier bei uns bekommen, total aufsaugen. Ne? Dass sie total, es einfach total lieben und total gerne herkommen, weil sie wissen, hier sind Menschen, hier sind Leute, die sie ernst nehmen, die sie als Kinder wahrnehmen und für sie da sind. Und das ist was, Aufmerksamkeit ist was unsere Kinder total aufsaugen und total brauchen. Haben Sie denn Kontakt mit den Eltern? Doch, wir haben auch Kontakt zu den Eltern. Natürlich ist es auch immer sinnvoll, bei den Eltern anzusetzen, wenn man merkt, es ist gut, in diese Familien zu investieren. Wir haben ein Elternfrühstück, das findet einmal im Monat statt, und ein Sprachcafé, wozu wir die Eltern einladen. Wobei man aber auch sagen muss, dass natürlich die Kinder, wo es vielleicht am dringendsten wäre, mal mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, zu solchen Einladungen weniger kommen. Ne? Mhm. Was wir dann machen, wenn wir den Bedarf sehen, dass man mit den Eltern mal spricht, dass wir telefonisch Kontakt aufnehmen zu den Eltern und dann eher den persönlichen Kontakt zu den Eltern auch suchen. Oder wenn man zum Beispiel sieht, dass ein Kind kaputte Schuhe hat oder eine kaputte Jacke. Wir haben es oft, dass Kinder eine Winterjacke haben, aber der Reißverschluss funktioniert nicht oder so. Das sind so Kleinigkeiten oder Löcher unten in den Schuhen in der dunklen Jahreszeit, was sich alles nicht so als sinnvoll herausstellt. Da versuchen wir zum Beispiel dann auch einfach ganz kurzfristig den Kindern einfach aus unserer Schatzkiste, so heißt das bei uns, eine Kleiderkammer für Kinder, Sachen mitzugeben, sodass jetzt auch gar nicht die Eltern da groß involviert sind, sondern dass wir einfach dann sehen, wenn das Kind was Kaputtes hat, dass wir das direkt ersetzen können. Stages in darkness and clear. We're raising the curtain, and no one's quite certain whose play it is. How long ago? How long? If only we had listened then. If we'd known just how right we were going to be. For Oh, we dreamed a lot and we schemed a lot and we tried to sing of love before the stage fell apart. Oh. Wir haben zum Beispiel auch ein Feriencamp immer einmal im Jahr, wo wir mit den Kindern in Urlaub fahren, wo wir auch immer merken, die Kinder blühen von Tag zu Tag mehr auf, die lächeln okay. mehr, die werden viel entspannter, sie können einfach mal Kind sein. Was für uns auch sehr, sehr schön ist, das mitzuerleben, die Kinder mal anders zu erleben. Und da haben wir es zum Beispiel auch immer wieder, die Eltern haben ja ein Recht darauf, über Bildung und Teilhabe das zu beantragen, auch die Gelder für so eine Ferienfreizeit zum Beispiel. Aber auch da erleben wir das immer wieder, dass Kinder dann kurzfristig vorher sagen, sie kommen doch nicht mit. Und wenn man dann näher nachhört, meistens werden dann irgendwelche Gründe vorgeschoben, die gar nicht so stimmen oder nicht so erste Priorität haben. Wenn man dann näher nachhört, dann kriegt man doch mit, dass es eigentlich eher das Geld ist, dass die Eltern es versäumt haben, zum Amt zu gehen und diesen Antrag zu stellen, dass sie es einfach nicht auf die Reihe gekriegt haben sozusagen. Und da sagen wir dann auch, wir möchten nicht, dass die Kinder darunter leiden, dass die Eltern nicht zum Amt gegangen sind und diesen Antrag gestellt haben. Klar wäre es schön gewesen, wenn die Eltern das gemacht hätten, weil man dann wir natürlich auch unsere Kosten zumindest zum Teil decken können. Und dann sagen wir aber auch immer, nein, wir möchten, das ist uns wichtiger, die Kinder mitzunehmen. Und dann nehmen wir die Kinder auch mit, auch wenn sie dann nichts bezahlen können, weil uns das einfach wichtig ist für die Kinder, dass sie dabei sind. Wie finanziert sie sich? Ja, die Arche finanziert sich fast ausschließlich aus Spenden. Also wir kriegen hier in Düsseldorf einen Zuschuss von der Stadt für die Miete zu unseren Mietkosten und der Rest wird fast ausschließlich von Spenden finanziert. Okay, dann sind Sie sicher auch interessiert, vielleicht wenn Leute spenden wollen, wohin müssen Sie sich wenden? Natürlich, die dürfen sich gerne an uns wenden, gerne auch an mich. Mein Name ist Maike Deckert von der Arche in Düsseldorf-Ersten. Uns kann man auch gut im Internet finden und klar, wir sind immer offen für Geldspenden, für Sachspenden, für Kleiderspenden, wenn gut erhaltene, gebrauchte Kinderkleidung abgegeben werden soll. Da freuen wir uns.

Wir wollten jetzt noch einen kurzen Kommentar geben zu dem eben gehörten Interview, Sabine und ich. Und zwar ist uns aufgefallen, dass die Einrichtungsleiterin viel von emotionaler Vernachlässigung in Zusammenhang mit Armut gesprochen hat. Jetzt ist es ja so, dass das jetzt nicht zwangsläufig so sein muss, weil wir haben auch Kinder in armen Verhältnissen großgezogen. Und da möchte ich jetzt Sabine fragen, wie sie das sieht. Ich kann da nur aus meiner Erfahrung berichten. Als meine Kinder klein waren, war ich eben in mehreren Gruppen mit verschiedenen Frauen. Und ein Teil davon auf jeden Fall bekam auch die damalige Sozialhilfe. Aber wir haben uns eben sehr intensiv um unsere Kinder gekümmert. Wir hatten ja auch, denke ich mal, wegen der Kinder mit Arbeiten aufgehört und haben uns also vor allen Dingen ihnen widmen wollen. Damals war es gesellschaftlich akzeptierter als heute, wenn eine Mutter die ersten Lebensjahre ihrer Kinder nicht arbeiten ging, um sich in erster Linie ihnen widmen zu können. Also ich höre jetzt auch zum Beispiel heute von vielen jungen Müttern, die Väter will ich jetzt nicht außen vor lassen, aber es sind ja doch meistens Frauen, die sich um die Kinder kümmern, dass die extrem auch schon bei kleinen Babys unter Druck gesetzt werden, dass sie in der Beschäftigung nachgehen sollen. Ja, dabei ist es immer noch offiziell so, dass Leistungsempfänger mit Kindern unter 3 Jahren Arbeit nicht zumutbar ist. Und auch bei Alleinerziehenden sogar heißt es dann laut Gerichtsurteil, bis zum schulpflichtigen Alter muss die Mutter, jetzt meistens ist es ja doch auch wieder nicht arbeiten gehen. Und danach gibt es so eine Staffelung, wann man Halbtagstätigkeiten anfangen muss. Wobei natürlich dann trotzdem ergänzende Leistungen vom Jobcenter nötig sein werden. Zumal ja gerade Frauen, also unglaublicherweise ja, immer noch nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit kriegen wie die Männer. Und abschließend möchte ich natürlich sagen, jetzt um nochmal auf diese emotionale Vernachlässigung zurückzukommen, die gibt es natürlich in allen Gesellschaftsschichten. Reißen es ab. Das alte Haus war so schön. Hab mich doch schon später mal dort wohnen sehen. Jetzt ist da so viel Platz. Platz für ein paar schöne Ideen. Doch auf dem großen Schild kann man genau das Gegenteil sehen. Was macht ihr darauf? Ihr habt viel Blödsinn gekauft. Der Tag war lang, es ist spät. Ich glaub, ich bleib noch hier sitzen, bis ich alles schlafen legt. Ich mag diese Stadt, nur nicht ganz so gepflegt. Und in dem Haus hat sich damals bestimmt eine ganze Menge bewegt. Was macht ihr daraus? Was macht ihr daraus? Thank you. Hallo, hier sind wir wieder. Jetzt kommt unser Beitrag zum Kunde ist König. Im Jobcenter werden die Menschen Kunden genannt, aber nicht wie solche behandelt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das wir letztes Mal schon mal besprochen haben, zwar zum Thema Umzug. Da haben wir letztes Mal schon einen Beitrag gebracht und jetzt kommt die Fortsetzung. Zuerst zur Frage, ob Leistungsempfängerinnen einer Umzugsgenehmigung bedürfen. Also guten Tag, hier ist Francesco. Also Artikel 11 Grundgesetz Absatz 1 besagt ganz klar, alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Also ist die Rechtslage ganz klar. Aber wie sieht es mit der Übernahme der Mietkosten der neuen Wohnung aus? Wenn außerhalb der alten Stadt... Wenn in einen anderen Ort umgezogen wird. Ja, dann werden die Kosten bis zur Grenze für den neuen Ort übernommen. Wie ist es, wenn innerhalb des alten Orts umgezogen wird? Dann ist es derzeit noch nicht endgültig geklärt, wie hoch die Kostenübernahme ist. Im August 2016 gab es ein Verschlimmerungsgesetz, wonach die Kosten nur bis zur alten Höhe übernommen werden. Und wie ist es mit den Umzugskosten? Im vorigen Monat haben wir erläutert, dass es zwei Sorten Umzüge gibt. Ja, die unfreiwilligen, zum Beispiel Räumungsklage oder Schimmelbefall, und die freiwilligen. Ja, also wenn es kein objektiver Grund für den Umzug gibt, bei diesen Umzügen werden die Umzugskosten nicht übernommen. Und bei den ungewollten? Bei den unfreiwilligen sind die Kosten vom Leistungsträger zu übernehmen. Das heißt, das Jobcenter muss den Umzug bezahlen. Ist etwas Besonderes zu beachten? Ja, ganz wichtig. Der Antrag muss unbedingt vor dem Umzug gestellt werden. Also, Antrag rechtzeitig stellen und auf eine Kopie den Zugang des Antrags bescheinigen lassen. Welche Kosten werden erstattet? Zum Beispiel Kosten fürs Packen. Also zum Beispiel Umzugskartons. Ja, Transportkosten. Also LKW-Mietkosten, Benzin. Ja, und Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung, weil Schadensersatzforderungen des Autovermieters eventuell nicht übernommen werden. Auch ist die Versorgung der Umzugshelfer... Also Getränke und Verpflegung. Wenn der Umzug durch Privatpersonen geführt wird, sind die Kosten für eine spezielle Pflichtversicherung zu erstatten. Wie sieht's mit Sperrmüll aus? Ja, auch die Kosten sind zu übernehmen. So wie die Kosten für die Wiederbeschaffung von Ausrat und Möbeln, die aufgrund des Umzugs funktionsuntüchtig geworden sind. Gibt's auch die Möglichkeit, dies einfach mit Umzugspauschalen zu regeln? Ja, ja, dies ist zulässig. Wie hoch wären die Pauschalen? Bei zwei Personen wurden 200 Euro von Landessozialgericht Berlin-Brandenburg für den Umzug vor mehr als 10 Jahren genehmigt. Also sollte es heute wesentlich mehr sein? Natürlich. Wie ist es bei den Leuten, die alt, behindert und oder krank sind und keine freiwilligen Helfer haben? Dann müssen die Kosten für ein gewerbliches Unternehmen übernommen werden. Ist auch hier etwas zu beachten? Ja, ja. Es sollen 2 Kostenvoranschläge beigebracht werden. Wie sieht's aus, wenn in einem Pflegeheim umgezogen wird? Sind auch die Kosten zu übernehmen? Ja, auch die Räumungs- und Entsorgungskosten. Wie sieht's mit einer Renovierung aus? Diese Kosten sind auch zu übernehmen. Und die Wohnungsbeschaffungskosten? Auch sie sind zu übernehmen. Und die Kosten für Telefonumstellung und Nachsendeantrag? Ja, auch sie sind zu übernehmen. Sowie die Kosten für die Doppelmiete. Und wenn die Behörde nicht bezahlen will? Ja, dann muss Widerspruch erhoben werden, beziehungsweise Klage beim Sozialgericht oder beim Sozialgericht einen Antrag auf einstweilige Verfügung. Die Informationen könnt ihr euch holen, zum Beispiel in der Bölkerstraße oder in der Corneliusstraße oder natürlich bei uns beim Mittwochfrühstück im Zack. Jeden Mittwoch um 9.30 Uhr können Sie Auskunft kriegen und nur dazu für 1,50 Euro können Sie frühstücken. Ah. Ah. mal, du hast doch gerade nichts zu tun. Erklär mir Arbeit. Arbeit? Ja. Arbeit? Mein Freund, das wird Arbeit. Na los. Na gut. Also, was das Schaf da mit dem Gras macht, keine Arbeit. Ach. Was man später mit dem Schaf macht, das ist Arbeit. Aha. Generell, alles, was Spaß macht, keine Arbeit. Och. Generell, was man im Gras macht, keine Arbeit. Ach so. Wir singen ohne Arbeit, ja, das Leben öde. Also sing ich müde, meine kleine Ohne. Und die Lilien auf dem Feld haben keine Arbeit. Naja, aber... Haben kein Ziel, Jens, haben kein Geld, haben keine Arbeit. Das gebe ich ja auch zu, aber... wer das Feld bestellt hat, der hat Arbeit. Und wenn die Welt kein Feld bestellt hat? Trotzdem Arbeit. Und wenn man ein Zelt auf dieses Feld stellt? Keine Arbeit. Oh. Aber wer morgen vor dem Zelt bellt, der hat Arbeit. Ach, ein Hund hat Arbeit? Ja, der Hund hat Arbeit. Wir singen ohne Arbeit, ja, das Leben würde. Also sing ich müde, meine kleine Ohne. Ohne Arbeit, ja, das Leben würde. Also sing ich müde, meine kleine Ohne. An die Arbeit! Und eins und zwei und eins und zwei und fertig. An die Arbeit! Und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2 und Schluss. Wofür man morgens aus dem Bett fällt, das ist Arbeit. Okay, das hab ich verstanden. Wer sein Abdomen sich zum Brett schlägt, das ist Arbeit. Das tut doch weh. Also der Atlas, der die Welt hält, der hat Arbeit. Ach, jetzt hör mal auf. Wer einen Atlas für die Welt hält, der hat... Und wer den Stein da auf den Berg rollt, der hat Arbeit. Jo. Wer sein Bein hebt, über den Berg tollt, keine Arbeit. Moment mal, was ist mit dem Hund? Nein, der Hund macht Arbeit. Ah ja. Wir singen ohne Arbeit, ja, das Leben würde. Also sing ich müde, meine kleine Ohne. Ohne Arbeit, ja, das Leben würde. Also sing ich müde, meine kleine Ohne. An die Arbeit! Und eins und zwei und eins und zwei und fertig. An die Arbeit! Und eins und zwei und eins und zwei und du bist los. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und fertig. Ja, ist klar. Aber wer aus dem Haus schaut und den Baum tanzt, der macht Arbeit. Naja, aber wenn... Hallo, hier sind wir wieder von 104,2 MHz. Wir bringen jetzt den Bericht von Detlef, in dem er erzählt, dass es keine Brille für Langzeitarbeitslose für ihn gab. Dazu erstmal die fachlichen Hinweise zum Vermittlungsbudget. Da drin steht Notwendigkeit der Förderung. Voraussetzung ist, dass die Förderung für die berufliche Eingliederung notwendig ist. Notwendig ist die Förderung, wenn sie die Eingliederungsaussichten deutlich verbessern würden. Ja, also das war bei mir leider nicht der Fall. Leider wird immer wieder gegen geltendes Recht und auch gegen diese Diensteinweisung der Bundesanstalt für Arbeit verstoßen. Ich habe eine 8-monatige Weiterbildung zum technischen Hausmeister erfolgreich abgeschlossen. Jedoch war es nicht möglich, eine Arbeitsstelle anzutreten, da ich dringend eine neue Brille benötige und diese nicht selber zahlen kann. Viele Bewerbungen waren deshalb erfolglos. Bei einem Vorstellungsgespräch ist eine Anstellung deshalb gescheitert. Diese Weiterbildung hat ca. 8.000 Euro gekostet und wegen 400 Euro für eine Brille bin ich weiterhin arbeitslos. Somit war die gesamte Weiterbildung umsonst, weil Arbeitgeber keine Arbeitnehmer einstellen, die nicht scharf sehen können. Ich hatte bei meinem zuständigen Arbeitsamt oder Jobcenter-Mitarbeiter einen Antrag auf eine Brille gestellt und von diesem eine Ablehnung erhalten. Darauf habe ich einen Widerspruch an die Widerspruchstelle des Jobcenters Mettmann geschrieben, der nicht bearbeitet wurde, da dieser Jobcenter-Mitarbeiter diesen Widerspruch entgegen seiner Diensteinweisung nicht an die Widerspruchstelle weitergeleitet hat. Auf mein letztes Schreiben, dass ich dringend eine Kostenerstattung für eine neue Brille benötige, erhielt ich von diesem Jobcenter-Mitarbeiter zur Antwort, dass für eine Anstellung eine Brille nicht nötig wäre. Da fragt man sich, wie dieser zu dieser Beurteilung kommt, zumal ich ihm einen Sehtest des Gesundheitsamts Düsseldorf und des meines Augenarztes mitgeschickt hatte, was ganz eindeutig belegt, dass eine Sehhilfe erforderlich ist. Auch ein weiteres Schreiben dieses Arbeitsamtmitarbeiters war wieder eine Ablehnung, um diese leidige Angelegenheit, wie er meinte, zu erledigen. Somit hat das Jobcenter Mettmann, insbesondere dieser Mitarbeiter, verhindert, dass die Widerspruchstelle dieses Jobcenter diesen Antrag überhaupt bearbeiten konnten, da diese diesen Widerspruch nicht erhalten hat. Da hilft leider nur eine Dienstaufsichtsbeschwerde und eine Untätigkeitsklage. Ich hab einen Wecker, der nicht richtig tickt. Auf mich wartet keine Arbeit, keine Stichuhr und kein Meister, der mich Brötchen holen schickt. Ich bin einer von vielen arbeitslos und ich kann mir zwar eine Arbeit suchen, doch meine Chancen sind nicht eben groß. Und ich will auch nicht irgendwas machen, könnt ihr das nicht verstehen? Ich will einen Job haben, der mir Spaß macht, und ich will was dafür sehen. Allein zu Haus und du weißt nicht, wie es weitergeht. Du musst du wissen, jederzeit, ich bin immer stark bereit. Für uns ist es noch nie zu spät. Ganz egal, wo ich gerade bin, schon komm ich rüber. Wenn du durchhängst, bist nicht stärkeres als uns zwei. Wir halten fest zusammen, alles andere geht uns am Arsch vorbei. Am Arsch vorbei. Wie viele Jahre sind wir jetzt schon durch diese Welt gefetzt, Komplizen, wie wir immer waren, haben uns locker angestellt an der Achterbahn der Welt und sind eigentlich immer sehr gut gefahren. Mal ging's ab, mal waren wir down, aber nichts hat uns umgehauen. Durchhängst, ist nichts Stärkeres als uns zwei. Wir halten fest zusammen, alles andere geht uns am Arsch vorbei. Da, da, da, da, da. Daumen in den Wind. Es wurde Zeit, mal wieder loszufahren, weil wir beide ganz weit vorne sind. Wenn du ein Freund hast, ein Komplizen, so wie mich, dann drehen wir schon die Dinge, wenn du durchhängst. Gibt's nichts Stärkeres als uns zwei. Wir halten fest zusammen, alles andere geht uns am Arsch vorbei. Am Arsch vorbei, wenn du durchhängst. Bevor wir jetzt zum Ende der Sendung kommen, möchte ich noch erwähnen, dass Hilde und ich eingeladen waren, auf einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Und zwar war das in Hilden, vor 2 Wochen war das ungefähr, ne? 12. Oktober. Hallo, ihr beiden, ihr habt uns doch auch vergessen. Wir Unterstützerinnen und Unterstützer waren auch mit in Hilden. Ach so, ja, du hast recht. Entschuldigung. Also da waren nur 4 Leute vom Mittwochsfrühstück mit bei dem Publikum gesessen. Und das war natürlich eine ganz große Unterstützung für uns. Und da ging es ums Thema Armut. Wir saßen da auf dem Podium mit Referenten. Das war der Lars Schäfer von der Landesfachstelle Armutsbekämpfung mit Erhard Beckers, Mitglied der Nationalen Armutskonferenz, und mit 2 Politikern, einmal von der SPD und CDU. Und die fanden das alle sehr gut. Auch die Leute vom Publikum haben gesagt, endlich sind auch Betroffene auf dem Podium. Und das fand ich auch sehr gut. Und wie hast du das? Ja, ich denke mal, ich habe noch dieses Motto in Erinnerung, nicht über Hartz-IV-Empfänger sprechen, sondern mit ihnen sprechen. Und das ist gut herausgekommen bei dieser Veranstaltung. Also es war sehr interessant. Es erschien ein sehr langer Artikel in der Rheinischen Post, Hilden. Und wer sich dafür interessiert, der kann das sicher nachgoogeln. Ja, da kann ich noch hinzufügen, wenn jemand Interesse hat an diesem Artikel, der ist vom Samstag, dem 14. Oktober. Und zwar in der Rheinischen Post bzw. in der Westdeutschen Zeitung, in der WZ, Hahnhilden. Ja, dann lass uns zum Schluss kommen. Ich hoffe, euch hat unsere Sendung gefallen. Und denkt daran, jeden Mittwoch um 9.30 Uhr im Zack auf der Fichtenstraße 40. Gibt's ein leckeres Frühstück für nur 1,50 Euro. Und wir hören uns wieder am letzten Sonntag im November. Bis dahin, tschüss. Tschö. Tschüss. Tschö. Tschö. Tschö. Tschüss. Buonasera a tutti. Tschüss.